Perverses Lebensverhalten, Okkultismus, Pornografie in der Öffentlichkeit. Das ist der Anfang vom Ende. Ende. Ende. Von Gott abwenden, dann wird uns der Segen, den Gott uns geschenkt hat, verloren gehen. Das ist der Anfang vom Ende. Perverses Lebensverhalten. Okkultismus. In der Öffentlichkeit. Das ist der Anfang vom Ende. Das ist der Anfang vom Ende. Pornografie in der Öffentlichkeit. Das ist der Anfang vom Ende. Das ist der Anfang vom Ende.